Hallo, herzlich willkommen zum Antcast, Folge 268, ratzfatz Mini-Antcast. Ja, genau, ein super Mini-Antcast gibt es heute. Sorry, ich hab's schon letzte Woche angekündigt, leider ist es wahr geworden. Ja. Also, ich hab hier nur eine Notlösung zum Aufnehmen und zum Übermitteln. Deswegen ist es auch schon ziemlich spät, aber... So ein paar Sachen wollte ich dann doch noch, und es ist wirklich nur ein paar Sachen wollte ich dann doch noch ansprechen. Facebook Bonus M startet als weiterer Assistentenaufguss. Also jetzt haben wir Google Now, dann Cortana, Siri und jetzt kommt eben M. Ja, M. Ich weiß nicht, was die an das Filmstudio gezahlt haben, die Bond unter Vertrag haben, ja. Aber gut, was soll's. Nur interessant ist, dass dieser Facebook-Bonus da wieder zugeschlagen hat. Heute habe ich im Radiosender, wo gemerkt, normales Radio, ja, das ist unglaublich. Im Auto passiert das sogar manchmal, dass ich mich verdrück und es läuft noch normales Radio. Und da habe ich dann tatsächlich gehört, dass die eine Aktion machen, einfach so. Ich meine, die kriegen von Facebook kein Geld dafür. Die denken aber, das ist total hip und cool und so. Ja, deswegen machen die das. Dann haben die gesagt, ich weiß nicht, ob ich es nochmal genauso hinkriege, wörtlich, aber so in etwa. Was haltet ihr von DM als Assistent? Was erwartet ihr davon? Soll er eure Wäsche waschen und so weiter? Ganz verrückte Sachen. Einfach schreiben, das haben die gemeint, ja. Und schickt einfach eine WhatsApp und wir verlosen dann irgendwas. Schickt einfach eine WhatsApp, ja, was ihr von dem M erwartet. Ich erwarte von M eigentlich nur, dass es von meinem Handy verschwindet oder niemals draufkommt. Eigentlich, das ist eigentlich alles. Ja. Oh Mann, also gut, ich weiß nicht, wie... Das ist so spät gestartet, ja, dieses M. Jede Klitsche hat jetzt seinen eigenen Assistenten, ja. Und jetzt kommt M und alle sind verrückt, weil es von Facebook kommt, ja. Pff, oh Mann. Also, wir hatten es in den letzten Wochen schon ein paar Mal, ne, mit freiem Internet und Facebook. Also, mir geht das mittlerweile dermaßen auf den Zeiger, ja. Das ist ja wirklich schlimm, aber ich glaube, die Medien und die Sender, die hauen sich auch selbst früher oder später in die Pfanne damit, weil so ganz so cool ist es schon nicht mehr. Ja, in die Welle in den USA ist es schon am Abebben, ja. Und da ist es dann auf einmal, hat es dann, gut, ich meine, bei uns müssen immer noch ein paar Jährchen hinten dran, ja, also sehr schade, aber man kann das Ende eigentlich schon wieder absehen und haut mir bitte keine WhatsApp Nachricht jetzt um die Ohren mit eurer Meinung, denn sowas wie WhatsApp kommt nicht auf mein Handy, sorry, ja. Könnt mir eine Mail schreiben vielleicht, ja, oder bei Google Plus was machen, oder ja, ne? Gut. In den News, ich hab gerade mal vier Newsmeldungen, vier. Ne? Die erste ist, Medion bringt LTE-Smartphones. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, aber tatsächlich, es ist so, auf der IFA wird es gezeigt, ja, und zwar soll da ein X5020 und ein X5004 kommen. Ja, beide unterstützen LTE mit bis zu 150 Megabit Sekunde. Ja, in der Theorie. Ein 5 Zoll Display ist da eingebaut und mit Full HD Auflösung, was meiner Meinung nach vollkommen ausreichend ist. 13 Megapixel Kamera hinten, 8 Megapixel Kamera vorne. Android 5.0 ist installiert. Update auf 5.1 soll zum Verkauf statt ebenfalls verfügbar sein. Ja. Unterschiede zwischen einem X5020 und einem X5004 sind unter anderem 3 GB RAM und 32 GB Flash für das größere Modell, und das kleinere X5004 hat eben nur 16 GB und nur 2 GB Hauptspeicher. Ja. Gorilla Glass bringen hingegen wieder beide mit, und Ende des Jahres soll dann der Verkauf starten für sage und schreibe 299 Euro für das große Modell und 249 Euro für das kleinere Modell. Bevor ihr jetzt in Begeisterungsstürme ausbricht, ich muss sagen, die Teile muss ich erstmal in den Händen halten. Ja. So ein Player wie Medion, das ist wie bei Arcos, ja. Das kann super sein, kann aber auch eine Katastrophe werden. Ja. Deswegen erstmal kurz warten vielleicht, und bis die ersten Hands-on auf dem News Spiegel erscheinen, und dann kann man das weitersehen. Ja, TuneIn hat interessanterweise einen Premium-Dienst gestartet. Damit meine ich jetzt nicht das TuneIn Pro als App, was man kaufen kann, im Gegensatz zu der freien Version, sondern tatsächlich ein Premium-Service, den man abonnieren kann. Da muss man dann zahlen tatsächlich dafür, ja, monatlich, und zwar 7,99 bzw. 8,99 im Moment nur in den USA, Kanada und Großbritannien. Und dann hat man die Möglichkeit, eben 600 kommerzielle Sender, die normalerweise Werbung machen, zu hören ohne Werbung. Also das Online-Radio wird gerade sowas von vergewaltigt, ja, dass einem die Tränen kommen können. Ja. Wie bescheuert ist das denn? Ich meine, gut, jetzt können die Leute mal Butter bei die Fischen machen, wie es so schön heißt im Norden, ja, und mal schauen, dass sie dann tatsächlich dafür zahlen. Ihr wollt keine Werbung bezahlen hier, ja? Ich höre dann die Sender lieber mit Werbung an. Ich meine, normale Radiosender bringen auch manchmal Werbung zwischendrin, und dann, was soll denn das? Ich habe doch keine Werbephobie. Ja, wenn etwas Mist ist und nicht zu penetrant, dann wird es ignoriert, fertig. Wenn natürlich alle 20 Sekunden oder nach jedem Lied hier eine Minute Werbung kommt, ja, dann schalte ich den Sender ab und höre nicht mehr rein. Da zahle ich dann auch nicht dafür. Ganz einfach, weil es eine Frechheit ist. Jetzt kann man dann aber mal sehen, ob das Modell so ankommt. Ja. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil dies ist eine, da wird der Radiomarkt wird gerade übernommen, ja, und die merken das irgendwie nicht. Aber naja, gut, was soll's. Ne? Ich meine, die haben sich vielleicht gedacht, wenn Apple Music so einen Mist vermarkten kann, ja, für einen Haufen Geld, ja, dann können wir auch einfach Radiosender nehmen und die vermarkten für teuer Geld, obwohl man die auch kostenlos hören kann. Ja, ist noch immer so. Gut. Nvidia Shield Android TV ist im Google Store, zumindest mal in den USA, erschienen. Ich glaube, in Deutschland ist noch nicht draußen. Ich muss gucken, wenn ich meine atemberaubende Internetverbindung hier nutzen kann. Was haben wir hier? Nein, ist noch nicht eingetroffen. Aber in den USA, wie gesagt, verfügbar. Das Shield Android TV. Das hat richtige Power. Tegra X1 Prozessor mit 256 Kernen, Maxwell GPU, 3 GB RAM Speicher, 4K Video, kann das Teil abspielen mit 7.1 bzw. 5.1 Around Pass Through und 60 Frames pro Sekunde für Aufzeichnungszwecke. Das ist vielleicht mal interessant, aber was heißt das dann, dass man aufnehmen kann? Das muss man auch noch mal warten, wie das dann in der Praxis aussieht. Aber es ist auf jeden Fall draußen, ist ein Mörderteil, wird das schnellste Android-TV sein, das momentan auf dem Markt ist, weil das ja auch für Spiele dann interessant sein kann. Aber mal gucken. Also 4K-Videos, klar, dann braucht man diese Mörder Leistung auf jeden Fall. Ja, also ihr dürft noch nicht mal an 4K-Video mit geringerer Leistung denken, dann kriegt ihr eine Dia-Show. Könnt ihr ja gerne mal machen mit eurem Smartphone beispielsweise oder mit eurem Tablet mal YouTube ansurfen. Dort gibt es schon einige 4K-Videos zum Angucken und dann könnt ihr mal schauen, ob euer Gerät überhaupt geeignet ist für vernünftig mit einer vernünftigen Framerate die Videos anzuschauen und da werdet ihr vielleicht noch ein paar Überraschungen feststellen können. So, zum 100. Mal jetzt das Nexus 5. Nexus 5. Das sind jetzt detaillierte Spezifikationen aufgetaucht. Mal wieder, ne? Aber diesmal sieht es doch wirklich aus, als ob es hier jetzt ein bisschen konkreter wird. Es wird immer verlässlicher, ja, könnte man sagen, oder auch nicht. Also es soll ja auch noch eins von Huawei kommen, das Nexus 6. Ich rede jetzt aber von dem LG Nexus 5 2015, das ist das neue. 5,2 Zoll Full HD Display. Qualcomm Snapdragon 808 Prozessor, 3 GB RAM, 12,3 Megapixel Kamera, 5 Megapixel Selfie Kamera, yay! Selfies rulen, Mensch. 2700 mAh Akku, 16 GB oder 32 GB interner Speicher und gibt's in drei verschiedenen Farben: Weiß, Schwarz und Blau. Und jetzt würde mein Lehrer da wieder sagen, nein, das ist nur eine Farbe. Denn Weiß und Schwarz sind keine Farben. Ja. Zwischen $300 und $500 wird das preislich liegen. Und da muss ich ganz klar sagen, sollte sich das bewahrheiten, wäre das zu teuer. Ganz einfach für diese Leistungsdaten viel zu teuer. Da kriegt man schon günstigere Modelle, ne? Mit mehr Leistung. Aber gut, okay. Naja, werden wir mal schauen. Ich weiß, ich bin sehr, sehr verwöhnt, was die Preise anbetrifft bei Nexus-Geräten. Ja, das erwarte ich nun mal. Wer das erstmal mit den News schon, genau, Akkulauf, IFA News, ja, wird es erst nächste Woche geben, ganz klar, weil es im Moment eben noch, es sind ja noch nicht so alles, ist noch nicht alles aufgetaucht auf der IFA, ganz klar, ja, kann ich denken, warum. Und schließlich warten wir noch, vielleicht hat ja der Markus auch noch einen Bericht für den Uncast in der Mache, ja, über die IFA. Das wäre natürlich super. Ich weiß, da würden sich einige wieder sehr freuen drüber. Ich mich natürlich auch. Ja, deswegen erstmal bis nächste Woche vertrösten. Ja. Bei der Community war diesmal ein lustiger Comicstrip gepostet worden von Matt Spike über die Akkulaufzeit. Ja, könnte man wirklich meinen, dass die Leute die längere Akkulaufzeit vorschreiben, bei den Firmen momentan rausgeworfen werden. Aber Nachfrage, ne, regelt das Angebot. Ich weiß, auch wenn viele Power-User vor allem sagen, ja, ich brauche länger Akku. Ja. Aber es ist halt eben nicht alles. Die Geräte müssen auch noch andere Leistungen bringen, sonst kann man ganz klar eben kein Smartphone, sondern ein normales Handy nehmen. Ja, das hat manchmal je nach Modell bis zu 2 Wochen Standby-Zeit. Ja. Dann hat man ja seine Ruhe mit den Akkus. Ja. Aber man hat dann eben die entsprechende Funktion nicht. Von daher ist es schon ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Mitarbeiter hier der immer nur längere Akkulaufzeit will, vielleicht auch nicht unbedingt immer die Nummer 1 ist. Ja, und vielleicht doch mal was anderes kommt. Ja, nochmal ein Nachtrag zu Google lockert die Android-Lizenz. Das war meiner Meinung nach ein so ein Streitpunkt. Ich fand es gar nicht so gut. Der Alexander hat was geschrieben, das lese ich mal kurz vor zum Thema. Ist das richtig? Google lockert die Zügel aus Folge 267 auf manch schwächer ausgestatteten Geräten, schreibt Alexander. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, wie groß die Apps von Google inzwischen geworden sind? Da die Änderung ja nur neue Geräte betrifft, hilft da wohl auch kein Updates deinstallieren mehr, da wohl schon die vorinstallierte Version ziemlich groß sein wird und ich befürchte, dass auch weiterhin Geräte mit unterirdisch dimensionierten App-Speichern erscheinen werden. Ich kenne genug Leute, für die ein Handy maximal 100 € kosten darf und diese solche Geräte dann kaufen. Auf einige Google-Apps kann ich persönlich auch getrost verzichten. Play Movies und Play Books nutze ich zum Beispiel nie. Ja, also es ist natürlich ein Problem bei diesen vorinstallierten Apps. Nur man muss sich halt fragen, was macht denn Android aus? Und das sind die Google-Apps. Ja. Play Movies und Play Books nutzt du nie, Alexander. Das ist natürlich auch klar. Ich nutze auch nicht alle Google-Apps. Ja. Klar. Das Problem aber ist, wenn die nicht vorinstalliert sind. Viele Leute, die meisten Leute, das ist wirklich traurig, aber das ist tatsächlich so, die nutzen das, was vorinstalliert ist und sonst nichts. Und wenn da kein Google Play Books drauf ist, was für einen Grund haben die überhaupt, Play Books sich zu installieren aus dem Play Store? Warum nicht dann ein ganz anderes? Ja, das, wo zum Beispiel gerade irgendwo wieder auf Facebook oder irgendwas Werbung gemacht wurde. Ja, genau. Also das ist so eine Sache. Microsoft hat es ja auch damals ganz früh erkannt, hat deswegen auch eine Strafe bekommen von der EU mit dem Internet Explorer. Bis jetzt immer noch so, dass die Leute, dass sogar immer noch viele Leute Internet Explorer nutzen, weil das ist, was eben so standardmäßig drauf installiert ist bei Windows. Und wenn die auf den Link klicken, dann öffnet sich der Explorer. Ja. Und das reicht dann für die Leute. Man darf nicht immer so denken, sagen wir mal, hier die Leute, die den Podcast hören, klar, das ist eine Sache, ja, aber die Normalos, gerade die Normalos, sage ich mal, die eben sagen, oh, 100 € darf das Teil kosten, ja, die werden vermutlich nur wenige Apps installieren, vielleicht gerade noch mal. Da gab es doch diese App. Ja, die brauche ich, hat mein Bekannter gesagt. Wie heißt die nochmal? Ah, ja. WhatsApp, gell? Ja, genau, ja. Ja. Okay, ich sag jetzt nichts mehr dazu. Ne? Was ich mit Handy und Besitzer machen würde. Ah, nein! Okay. Gut. Also. Dann schnell noch zur App der Woche. Es ist A-Kalender Plus geworden. Ja, auch diese App der Woche wird oder muss ich dem Alexander zuschreiben. Ja, er hat mir nämlich oder hat hier in der Community nämlich den Link gepostet zu diesen günstigen 10-Cent-Apps. Ja, und obwohl ich ja mit dem Digicall Plus sehr zufrieden bin, habe ich mir A-Kalender mal angeguckt oder A-Kalender von Tapir Apps. Übrigens eine deutsche Softwarefirma, Tapir Apps GmbH. Nicht schlecht, was die auf die Beine gestellt haben hier. Denn das ist richtig gut. Ich habe nur einen Negativpunkt entdeckt und zwar, man kann den Agenda View nicht als Standard einstellen und das finde ich absolut unmöglich. Ich will keinen Monatsansicht. Ich könnte gleich in die Tonne kloppen. Ja. Ich will, wenn ich das Aufruf und das Programm möchte ich meine Agenda sehen. Ja. Und sonst nichts erstmal. Wenn ich dann nur Übersicht brauche, eine Kalenderübersicht, kann ich immer noch wechseln. Ja. Aber ich will ja Terminübersicht haben. Das ist schade. Aber ansonsten, richtig gut. Es werden auch Bilder zum Beispiel von Kontakten eingeblendet, wenn man die Geburtstagsfunktion aktiviert hat, etc. Ich finde das alles sehr, sehr ausgereift, schnell. Das Widget sieht auch ganz gut aus, leider nicht so komfortabel und umfangreich einzustellen und auch optisch vom Design her wie bei Digital Plus beispielsweise. Aber so lässt da die App nichts zu wünschen übrig. Hat übrigens auch ein spezieller Modus für den Samsung S Pen und Stylus Support. Auch das ist eine schöne Sache. Und arbeitet wie auch Digital Plus, auf der Google Kalenderbasis. Nutzt also diese Kalenderplattform, um eben hier diesen Kalender zu ermöglichen. Ja. Und man kann übrigens auch Events per QR-Code teilen zu jemandem, der kann das dann mit dem Barcode-Scanner einlesen. Das funktioniert sogar sehr gut. Dann, was gibt's noch? 48 Farben pro Kalender. Auch das nicht schlecht. Also hat man genug Möglichkeiten für bestimmte Termine farblich zu kennzeichnen. Ja. Und. Macht also richtig Spaß. Und ich denke mal, das ist eine App, die auf jeden Fall verdient hat, App der Woche zu werden. Auch sehr schön, und das finde ich auch ein großes Plus. Hier wird auch To-Do-Listen integriert. Ja, also das ist nicht nur Kalender, sondern auch ein Tasks-Programm. Und auch diese Tasks werden synchronisiert mit Google Tasks. Also wer da dann das so haben will über Google, der ist damit beraten. Wer allerdings Google Kalender nicht benutzen will, also dieses Backend nicht benutzen will, der sollte vielleicht dann zu einem anderen Kalendersystem wechseln. Jorde Kalender ist immer noch meiner Meinung nach sehr, sehr schön geeignet dafür, wenn man sag ich mal, mit Google als Kalendersystem jetzt nicht unbedingt was zu tun haben möchte, dann ist Jorde Kalender und Organizer doch sehr, sehr gut. Gut. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Ihr habt richtig gehört, unfassbar, ja, wie kurz das ist. Aber ich habe ja schon damit gedroht. Lässt sich leider heute nicht anders machen. Vielen Dank, dass ihr trotzdem zugehört habt. Nächste Woche wird es hoffentlich etwas besser werden, wenn hier die Internetverbindung wieder rauscht und ich das Teil nicht mit dem Handy hochladen muss. Ja, unfassbar. Ich fühle mich hier gerade wie im Mittelalter. Also, naja, okay, also, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, ja, Google Plus Uncast, um das Suche eingeben bei Google Plus und schon findet ihr die Community-Seite, dort geht's rund. Die ganzen Links und Informationen heute, nicht ganz so viel, aber immerhin, ja, findet ihr dann auf uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche und hoffentlich dann auch wieder etwas ausführlicher die Sendung. Bis dann, tschüss! World.